WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian und willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, heute Nacht ist Themennacht und das Thema heute Nacht heißt Im Keller. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im Keller schon etwas Besonderes erlebt haben oder die im Keller etwas Besonderes tun. Also geht ihr im Keller vielleicht einem sehr ungewöhnlichen und ausgefallenen Hobby nach? Habt ihr im Keller vielleicht einen Fetischraum? In welcher Form auch immer. Hat es bei euch schon mal im Keller gespukt? Wart ihr im Keller schon mal eingesperrt, vielleicht sogar längere Zeit eingesperrt, sodass euch das in schlimmer Erinnerung ist? Oder vielleicht ist auch in eurem Keller ein Verbrechen passiert? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Christa und Christa ist 79. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Liebe Christa, du hast zum Thema im Keller angerufen. Ja, das habe ich. Warum? Ja, das geht, kann ich nie vergessen, diese Bilder. 1945. Ja. Am 2. Mai sind die Russen einmarschiert. Am 5. Mai wurde ich 9. Wo hast du gelebt in der Zeit? 120 Kilometer nördlich von Berlin. Mhm. Ein kleiner Ort, Pritzwalk. Mhm. Und wir lebten da seit 1942, von Berlin evakuiert bei meinen Großeltern. Mhm. Meine Mutter, mein kleines Brüderchen, der war Jahrgang 40 und ich. Mein Vater ist in Berlin geblieben. Mhm. Dem hat man noch eine Panzerfaust in der Hand gegeben zur Berlin-Verteidigung. Mhm. Naja, abgesehen davon, Pritzwalk. Also der erste Eindruck, den ich von Russen bekam, der war nur vom Hören. Wir waren auf dem Heuboden bei meiner Großmutter und meinem Bruder, der hatte Keuchhusten. Mhm. Und es war so furchtbar, ihm immer den Mund zuzuhalten, ne, dass nichts gehört wurde. Mhm. Und da sind wir dann aber auch wieder runter, weil es zu gefährlich wurde. Russen kamen ins Haus, haben alles angesehen. Meine Großeltern waren unten und sie mussten überall mit natürlich. Und dann haben die da diesen Heuboden gesehen. Das war ja nur eine große Öffnung, weiter gar nichts. Und dann wollten die eine Leiter haben. Wir hatten ja die Leiter nach oben gezogen, ne? Ja, also da war keine Leiter und dann sind sie wieder abmarschiert und wir dachten, jetzt holen die irgendwo her eine Leiter. Mhm. Und dann sind wir ganz, ganz schnell irgendwann, als es still wurde, sind wir aus dem Haus raus zu meiner Tante, 5 Häuser weiter. Es war so eine ganz kleine, enge Straße mit großen Kopfsteinpflaster, ein Haus ans andere geklatscht und die wohnte eben 5 Häuser weiter im Keller, die hatten einen großen Keller. Mhm. Da waren ganz viele Nachbarn, alle unten drin, wenig Männer, weil die alle im Krieg waren, viele Frauen und Kinder. Tja, und da habe ich... In den Keller seid ihr dann auch gegangen? Da sind wir auch gegangen. Mhm, ja. Und meine Mutter ist hinter mir hergerannt mit meinem kleinen Bruder auf dem Arm. Mhm. Und ich habe mich nach oben geguckt, dass sie dann auch kommt. Und das, was ich da gesehen habe, das ist ein Bild, das kriege ich nie aus dem Kopf. Das ist ein Panzer gewesen, der hinten gerade um die Ecke bog in diese kleine Straße rein. Mhm. Nun muss man sich das so vorstellen. Das ist so eine enge Straße, da könnten niemals 2 Autos aneinander vorbeifahren. Ja, ja. Früher wurden dann noch so Milchwagen mit Schimmel und so. Mhm. Ja, und wir rannten da und dieses Bild mit diesem Panzer, der gerade um die Ecke bog. Weil das so bedrohlich wirkte. Das weil der immer furchtbar bedrohlich. Genau. Aber ihr seid dann in den Keller geflüchtet. Geflüchtet. Was ist dann im Keller passiert? Ja, Das ist ein Keller gewesen, also wie es viele gab, damals ohne elektrisches Licht. Wir hatten Kerzen aufgestellt. Und immer, wenn irgendwas unruhig wurde und wir gedacht haben, jetzt kommen welche oder so, dann wurden die ausgeblasen, dann wieder angezündet, wenn's aber auf jeden Fall, aber die Russen waren ja schon in dem Ort. Die waren schon im Ort. Das war ja ein russischer Panzer, von dem du gerade gesprochen hast. Genau, ja, und wir hatten die Russen ja gehört, die auf den Heuboden wollten. Okay, so, jetzt zum Keller. Was ist da passiert? Ja, also zuerst einmal hatten die, weil ich 9 war, man wusste nicht, man hörte so vieles, dass sie eben auch Kinder in dem Alter vergewaltigen und all sowas. Mhm. Da hat man mich genommen und hat in eine Kartoffelkiste gesetzt, auf Kartoffeln drauf und oben Deckel drauf und mein Brüderchen drauf gesetzt. Ne? Mhm. Und als nichts war, als ruhig wurde und ich da vielleicht schon so 2 Stunden drin gesessen hatte, mehr oder weniger gekauert, da hat man mich wieder rausgenommen, weil man dachte, ja, es ist ja ruhig und es kommt ja niemand und so. Und genau dann hinterher irgendwann kamen sie dann doch. Und du wieder zurück in die Kartoffel? Nee, das dann nicht, weil dazu war gar keine Zeit mehr. Was ist denn dann in dem Keller passiert? Es war stockdunkel, finster und ich habe eben mitgekriegt, erstmal wurden natürlich Uhren soweit gesucht, wie es war, Uri, aber sie haben dann eben auch die Frauen vergewaltigt und das habe ich eben mitgekriegt im Dunkeln. Mhm. Und meine Mutter sagte noch zu mir, versteck dich ganz leise und so. Wie viel, nur damit man sich das vorstellt, wie viel Menschen waren da in dem Keller? Ja, ich kann es mir nicht genau mehr vorstellen, aber mindestens 12 bis 15, schätze ich mal. Frauen und Kinder. Frauen und Kinder. Ja. Und wie viele russische Soldaten kamen darunter? Weißt du das ungefähr? Dadurch, dass es dunkel war, kann ich nur ungefähr schätzen, weil ich eine andere Begebenheit noch mitbekommen habe, die ich gleich erzähle. Also ich schätze mal so 5 bis 8, ich weiß es nicht. Hatten die denn irgendeine Beleuchtung? Nein. Es spielte sich alles im Dunkeln ab. Es spielte sich dann im Dunkeln ab. Das heißt, du als Kind hast mitbekommen... Also die haben die Tür ein bisschen aufgelassen, dass so ein ganz kleiner Schein reinkam. Ja, das heißt, du als Kind oder ihr Kinder habt mitbekommen, wie die Soldaten Frauen vergewaltigt haben. Ja, und ich habe mitgekriegt, dass meine Mutter von 2 Russen vergewaltigt worden ist. Und ich habe etwas mitbekommen, was ganz furchtbar für mich war. Da war eine hochschwangere Frau, eine bildhübsche Blonde. Und die Hochschwangere, die hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, hat gekratzt und gebissen. Und da habe ich dann mitgekriegt, 4 oder 5 Russen waren das. Die haben die rausgezerrt aus dem Keller. Und ich habe die Frau nie wieder gesehen. So, jetzt aber nochmal zurückzukommen auf deine Mutter. Es gibt ja wohl nichts Schlimmeres, als Kind so etwas miterleben zu müssen. Ganz furchtbar. Als die russischen Soldaten den Keller dann wieder verlassen haben, wie hast du deine Mutter dann vorgefunden? Furchtbar, ja, nun, ich meine, sie hat geweint, aber sie war still, weil es war so ein über sich ergehen lassen mit, was soll sie machen? Mhm. Die wäre auch rausgezerrt worden, möglicherweise, wie diese Hochschwangere. Mhm. Ich kann es nicht in Worte fassen, was immer im Krieg los ist. Und ich halte es für möglich, dass es jeder Soldat tut, egal in welchem Krieg. Das ist so meine Meinung. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede, aber ist jetzt ein anderes Thema. Haben die Frauen, oder hat deine Mutter vor allen Dingen, hat die auch geschrien? Nein. Man hat es ganz still über sich ergehen lassen. Die haben alle nicht geschrien. Bis auf diese Frau, die da eben rausgezerrt worden ist. Und die war so jung noch, ne? Wie war das denn später, als du dann erwachsen wurdest? Hat deine Mutter mit dir mal darüber gesprochen? Am Anfang wenig. Ich habe nur etwas mitgekriegt, was mich eben auch psychisch belastet, weil ich das nicht verstehen kann. Mein Vater war ja noch so zur sogenannten Berlin-Verteidigung da. Ja. Obwohl er seine Panzerfaust hatte, unter Lachen hat er das erzählt, wo wir dann hinterher noch gesagt haben, naja, uns ist ein Feigling lieber als ein toter Held. Er hat die Panzerfaust in Berlin irgendwo in Gulli versteckt und sich selber versteckt. Okay, erzähl mal von der Mutter, was du erzählen wolltest. Ja, diese Tante, bei der wir da im Keller waren, meine Mutter wollte ihm ja diese Vergewaltigung selber erzählen. Aber diese Tante kam ihr zuvor, freudestrahlend, erzählte meinem Vater, ja, die Käthe ist auch vergewaltigt worden. Wieso freudestrahlend? Naja, es gibt ja so Zickige, ne, die das... Wie hat der Vater darauf reagiert? Sie soll sich schämen. Sie soll sich schämen, hat er gesagt. Überleg mal, Überleg mal. Das ist schlimm. Und das habe ich so furchtbar empfunden als Kind schon. Ja. Und da hat meine Mutter erst richtig geweint. Das war ganz schlimm. Du warst so ein kleines Kind. Ja. Hast 9. Genau. Hast du überhaupt kapiert, was der Soldat da mit deiner Mama macht? Ja, doch, das hat man schon aber kapiert. Aber du wusstest, in dem Alter und in der Zeit wusste man doch noch nichts von Geschlechtsverkehr. Nein, aber weißt du, das ist Intuition, das kriegst du automatisch mit. Du hast als Kind mitbekommen, dass der Soldat deiner Mama irgendwas Schlimmes antut. So ist es, ja. So ist es. Was genau, das wusste man vielleicht nicht. Und was ich dich gerade gefragt habe, hat deine Mutter mit dir irgendwann darüber gesprochen? Wenig, mal so kurz, aber sie hat es auch sehr verdrängt. Und komischerweise, sie ist ja 99 geworden. Die letzten Jahre hat sie gesagt, erzähl doch nicht so einen Quatsch, das hat doch nie stattgefunden. Überleg mal, das hat die sogar vergessen. Ich habe, Christa, in meiner Verwandtschaft eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ja. Ich kenne diese Geschichten auch aus meiner Verwandtschaft, ja. Wo meine Tanten und Großtanten genauso etwas erlebt haben. In schlimmster Weise, ja. Von russischen Soldaten. Ja. Diese Tanten haben erst angefangen, darüber zu sprechen, als sie sehr alt waren. Ja, siehst du, so Unterschiede gibt es. Ja, ich wusste das früher, als Jugendlicher, als junger Erwachsener wusste ich das gar nicht. Ja. Ich fiel dann wirklich aus allen Wolken und war zutiefst ergriffen und bestürzt, als die alten Damen dann irgendwann angefangen haben zu sprechen. Ja. Als wäre es für sie eine ganz große Lebenserleichterung, es endlich mal zu sagen und auch die Scham loszuwerden. Ja. Ich saß dann immer fassungslos vor ihnen und konnte dieses Grauen gar nicht wirklich natürlich nachvollziehen, ja. Was die Frauen da mitgemacht haben. Genau. Ja. Aber sie hat eben anders reagiert, sie hat es verdrängt. Das gibt es sicherlich auch, ja. Ja. Christa, ich kann gut verstehen, dass das deine Kellererinnerung ist. Ja. So wie wahrscheinlich viele ältere Menschen die Erinnerung an den Krieg haben, viele, die in den Keller geflüchtet sind vor Bombenangriffen und so weiter. Ich danke dir sehr herzlich, dass du uns das erzählt hast. Ja, okay. Und wünsche dir von Herzen alles Gute, Christa. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute heißt Im Keller. Und entsprechend möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, was ihr im Keller schon erlebt habt. An vielleicht schlimmen, dramatischen Sachen, vielleicht aber auch an sehr bizarren Sachen oder vielleicht auch sehr ausgefallenen sexuellen Sachen. Es gibt ja manch einen, der hat eine gynäkologische Praxis im Keller oder einen Sklavenkeller oder irgendwas in dieser Form. Vielleicht ist es bei euch auch so und ihr habt Lust, darüber zu sprechen, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Übrigens morgen, kurzer Hinweis, mal so zwischendurch, hier fangen wir erst um 1.05 Uhr an. Hier ist Patrick. Patrick ist 27. Guten Morgen, Patrick. Hallo. Hallo, Patrick. Keller. Domian. Im Keller, ja. Hast du angerufen? Genau. Dazu. Warum? Genau. Ja, also ich habe auch schon ziemlich bizarre Erlebnisse im Keller gehabt. Ja gesagt, in diversen Kellern. In diversen Kellern? Ja, also so eigentlich wechselnde Keller, sage ich mal. Also. Nun bin ich gespannt. Ja, genau. Also das ist halt so, wir treffen uns halt öfters mal mit ein paar Leuten in Kellern, so zwischen 10 und 20 Leute. Leute oder Männer? Männer, ja. Also Männer, genau. Und ja, dann saufen wir halt. Ja, also. Wie? Es treffen sich 10 bis 20, das ist ja schon eine ganze Menge. 10 bis 20 ja. Männer? Ja. Also Freunde, Bekannte von dir? Ja, Freunde, Bekannte, manchmal auch Leute, die ich gar nicht vorher kannte. Wie kommt man denn zueinander? Wie kommuniziert man sich zusammen? Also, das geht dann über die Leute, die man halt kennt, also über einen Freund oder über andere Bekannte und dann trifft man auf Gleichgesinnte. So, dann trefft ihr, also, dann trefft ihr euch genau. Dann im Keller. Und dann? Genau. Ja, dann fangen wir halt an zu saufen. Also dann mehrere Kisten Bier auch da und dann wird dann halt gesoffen, bis wir uns übergeben müssen. Ja. Mal eins an dem anderen. In der Regel sind Keller ja nicht so groß. Mein Keller ist zum Beispiel nicht so groß, da könnte ich nicht mit 20 Jungs drin sitzen. Wir sitzen ja auch nicht, wir stehen ja. Also in privaten Kellern oder in so Kellerfluren? Das sind dann private Keller meistens, so Wäschekeller ähnlich oder Na, private Keller sind Keller von Leuten, die da wohnen. Ja, genau. Ja, aber die sind in der Regel auch klein. Ja, also man hat gerümpelt. Manchmal sind das kleine Keller. Manche größere Häuser haben ja auch größere Keller. Also ist das denn dann jeweils ein Keller von jemandem, der da mitsäuft? Genau, ist meistens, also ist eigentlich immer ist das ein Keller von jemandem, der da mitsäuft. Ja. So, ihr sauft und dann übergebt ihr euch? Ja. In dem Keller? Ja, genau. Also nicht direkt auf dem Boden, also das kann auch schon mal passieren, aber meistens dann halt eben in einen Eimer oder anderes Behältnis. Genau. Also das ist vorher so geplant. Wir besaufen uns und wir kotzen in den Eimer. Genau. Warum? Ja, genau so ist das geplant. Warum? Ja, der Grund... kann man ja mal nachfragen, was der also Grund es gibt, ist. Es gibt halt einen besonderen Kick auch, ne? Also man... Was ist das für ein Kick? Ja, also zum Beispiel mir gibt das einen Kick. Ich kann halt eben einfach mal völlig von mir ablassen und mal ein ganz anderer Mensch sein und aber könnte man das nicht in das wilde Innere rauslassen quasi und ja okay, im Sommer könnte man das aber auch irgendwie draußen machen. Warum im Keller? Warum im Keller? Ja, weil es ja schon, sag ich jetzt mal, nicht ganz gesellschaftskonform ist und oft sind auch Leute dabei, die dann doch, sag ich mal, Jobs haben, wo es nicht so gut wäre, wenn das irgendjemand mitbekommen würde und ja, genau. Deswegen wird dann halt da zielt ihr Keller. Zielt ihr denn immer in den Eimer rein? Nee, also das geht ja gar nicht. Irgendwann ist dann... Und wer macht die Sauerei dann weg? Ja, das obliegt dann demjenigen, der geladen hat. Abgesehen von der Sauerei stinkt es doch wie Hölle in den ganzen Kellerräumen dann unten. Ja, das stimmt schon. Aber ja. Noch mal, ich meine, besaufen, okay, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber sich gezielt zu besaufen, um dann auch gemeinschaftlich zu kotzen, das verstehe ich nicht. Mhm. Ja, warum dieser Exzess? Das ist ja was Exzesshaftes. Warum? Das kann ich ja nicht genau sagen, aber irgendwas weckt das in mir dann in dem Moment. Wie oft macht ihr das? Ja, das kann zwischen zwei und, also manchmal ist es halt eben zweimal im Monat oder so oder einmal, je nachdem, wie Leute Bock haben, kann aber auch schon mal häufiger sein. Also. Aber ihr müsst doch so. Dann letztendlich fast immer Ärger mit den Leuten im Haus haben, weil ihr werdet bestimmt nicht mucksmäuschenstill da euer Bier trinken und geräuschlos euch übergeben, sondern ihr macht Grölt, ihr macht Radau, das merken doch die Leute im Haus. Ja, also wenn die das dann merken und es da irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, dann wird auch ganz schnell das Feld geräumt. Aber ansonsten ist das eigentlich selten passiert, dass da irgendwas passiert ist. Gab es Polizei? Die Leute sich da beschwert haben. Polizeieinsätze schon? Nee, Polizei noch nie. Nee. Was machst du vom Beruf? Ich bin Student, ja. Hast du eine Freundin? Nee. Doch. Doch. Ach, mal kurz die Freundin vergessen. Ja, sorry. Nee, also doch, ich habe eine Freundin, klar, natürlich. Ja. Weiß die das? Nee, die weiß das nicht. Zum Glück weiß sie das nicht. Warum zum Glück? Ich finde das, glaube ich, ziemlich abstoßend. Kannst du das verstehen, wenn sie es abstoßend finde? Durchaus. Warum kannst du es verstehen? Ja, also sich zu übergeben ist ja jetzt nicht so das Schönste der Welt. Und der Anblick als sowohl auch der Geruch sind ja jetzt nicht so ästhetisch und ich glaube schon, dass sie das nicht so toll fände, zu wissen, dass ich in gewissen Abständen dieser Keller-Session nachgehe. Das glaube ich. Wie ist das denn für dich, wenn du das Erbrochene der anderen siehst und riechst? Ja, irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so wahr, weil das, was man auskotzt ist oder ausbricht, Entschuldigung, ist ja nicht irgendwie mit Essen vermengt oder so, sondern im Endeffekt ist es ja dann nur noch Bier. Und, kommt drauf an, was du vorher zu dir genommen hast. Wenn du schön Lasagne essen und Pizza essen warst, dann ist das ja, nicht macht so. Ja, macht ja dann keiner vorher. Das wäre ja dann zu schade um das Essen, sag ich mal. So gezielt geht ihr daran. Ja, genau. Ja. Ja, also. Ja. Patrick, dann ist es deine Kellergeschichte. Wie lange wollt ihr es noch machen? Also ich weiß nicht ganz. Studium leidet ein bisschen drunter und muss halt mal schauen. Also. Okay. Ich glaube, so lange mache ich es nicht mehr. Deine Kellergeschichte. Ich danke dir vielmals, Patrick. Mach's gut. Danke. Tschüss. Was es alles gibt, aber naja. Ich würde mich bedanken, wenn bei mir im Keller so 15 Jungs sich die Kante geben und in Eimer kotzen würden. Da wäre was los, kann ich euch sagen. Hier ist jemand, da steht Unbekannt. Hallo, Unbekannt. Hallo? Ja, hallo. Ja, möchtest du deinen Namen nicht nennen? Okay, doch, natürlich. Ich bin Dirk. Ah, du bist Dirk, okay. Da ist ich jetzt bin 57 Jahre alt. Ja. Und meine Kellergeschichte ist eine recht merkwürdige, beziehungsweise das, was danach passiert, ist etwas merkwürdig. Als Kind, ich bin 58 geboren, als Kind war es in den 60er Jahren noch üblich, wenn man ungehorsam war, dass man eine Backpfeife kriegt oder auch mal ein paar den Hintern versohlt bekommt. Oder aber auch, meine Eltern haben mich dann auch schon mal, beziehungsweise meine Mutter, hat mich dann in den Keller eingesperrt. Oh ja, ja, ja. Und die ersten 2-3 Mal habe ich mich so gefürchtet. Und dann habe ich festgestellt, das Kellerverlies ist gar nichts Schlimmes. Wie alt, nur zur Verortung so deines Alters. Wie alt warst du? Ja, nur ich schätze mal so 4-5 Jahre alt. Ach so klein noch. Ja. Da hat man am Anfang ja wahnsinnig Angst, weil ein Keller ist immer ein unheimlicher Ort. Ja, dunkel und feucht und modrig vom Geruch. Wir wohnen in einem alten Fachwerkhaus. Ja. Und lass mich noch eine Sache fragen. Ja? Hat sie denn das Licht da rausgemacht? Ja, natürlich. Du saßt also im stockfinsteren Keller? Im stockfinsteren Keller. Es gab nicht ein Fensterchen, wo das so ein bisschen reinschimmerte? Ja, so ganz klein wenig Licht kam dann schon mal, diffuses Licht kam so ein bisschen rein, aber leuchtete auch nicht alle Ecken aus. Ja, so, und wenn dann Geräusche im Keller stattfanden, das hat mich dann schon ein bisschen das Verrichten gelehrt. Aber das habe ich gar nicht so als schlimm empfunden. Ja. Das Schlimmste für mich war, ich habe mich nie eingesperrt gefühlt, sondern immer ausgesperrt. Du hast dich nicht eingesperrt gefühlt, sondern ausgesperrt. Ausgesperrt. Ausgesperrt von was? Vom Leben draußen. Mhm. Man hat mich am Leben draußen gehindert. Ja gut, aber das ist ja dasselbe wie eingesperrt sein irgendwie. Nee, eben nicht. Ich erkläre dir auch gleich noch warum. Und das hat sich bis zum heutigen Tage also insofern verinnerlicht, dass ich auch heute noch keine geschlossenen Türen vertragen kann. Mhm. Ja gut, das kann ich verstehen. Weil ich fühle mich nicht eingesperrt, sondern ausgesperrt. Aber dennoch... Vom Alltag, vom Leben, wenn ich die Alltagsgeräusche nicht höre und so weiter und so fort. Ich bin auch noch darüber hinaus, ich bin blind, aber erst vor 7 Jahren geworden. Das, was ich jetzt erzähle, habe ich also sehend erlebt. Aber nochmal die Frage, Dirk. Wieso hast du denn keine Angst gehabt dann mehr? Ach, ganz einfach. Die ersten 2-3 Mal habe ich Angst gehabt. Und damals gab es so kleine Zinnsoldaten. Mhm. Und da habe ich mir so eine Handvoll mit runter in den Keller genommen und mir eine Taschenlampe stibitzt, die nicht regelmäßig gebraucht wurde. Die habe ich dann unten im Keller gebunkert und habe dann halt eben mir da aus der Not eine Tugend gemacht und habe dann da mit meinen Zinnsoldaten gespielt. Ich verstehe. Um die Zeit zu überbrücken. Wie lange musstest du denn jeweils im Keller bleiben? Och, manchmal waren das so 2-3 Stunden. Das ist schon für ein kleines Kind sehr viel und eine sehr grausame Bestrafung, finde ich. Das war schon ziemlich lang, ja. Und wie viel Mal so in deiner Kindheit warst du im Keller eingesperrt? Kannst du grob sagen? Vielleicht 10, 15 Mal, 20 Mal. Ja, und bis zu welchem Alter ging das? Ja, also ich sag mal so in diesem Zeitraum so bis zum 8., 9. Lebensjahr. So lange? Ja. Aber dann hat das ja schon doch eine gravierende Auswirkung auf dein Leben bis heute, wenn du keine geschlossenen Räume ertragen kannst. Das ist sogar so verrückt. Meine Frau ist Krankenschwester und wenn die morgens früh aufsteht und hat Frühdienst und will mir gut sein und leise sein und macht die Schlafzimmertür zu, das dauert keine 20 Sekunden. Und ich habe tief und fest geschlafen zu dem Zeitpunkt. Es dauert keine 20 Sekunden und ich sitze hellwach im Bett und mache die Tür auf. Aber dann muss es für dich doch eine... Wo der Föhn drückt, die Kaffeemaschine läuft und ich kann die hören, schlafe ich weiter. Verstehe. Alles gut. Da muss es für dich doch eigentlich eine grauenhafte Vorstellung zu sein, wenn man dich wirklich jetzt irgendwo einsperren würde, wieder. Ja, mit Sicherheit, ja. Ich mag auch nicht, wenn meine Frau abends die Rollladen runtermacht. Wir wohnen in einer Parterre-Wohnung. Wenn es dunkel wird und ihr macht die Rollos runter und die Straßengeräusche und das hört alles auf, durch die Isolierverglasung plus Rollos ist es dann totenstill. Ja. Das kann ich ganz schlecht ertragen. Ich verstehe. Und das ist alles zurückzuführen auf diese frühkindlichen Erlebnisse. Ja. Ich verstehe. Das hat lange gedauert, bis ich das für mich analysiere. Ja, ja. Aber so ist es. Ich habe gelernt, heute damit umzugehen. Ja. Also kein Thema mehr. Ja. Man lässt einfach die Türen auf. Und auch wenn wir Besuch haben, das wurde ich eben von deiner Kollegin gefragt, auch wenn wir Besuch haben und wir würden jetzt die Wohnzimmertür schließen, das würde ich äußerst ungern. Selbst wenn Leute dabei sind. Ja, genau, wenn Leute dabei sind. Lieber Dirk, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast. Ich werde das Gespräch jetzt mal beenden, weil die Leitung sehr schwierig ist und sehr anstrengend ist, dir zuzuhören. Aber wir haben jetzt alles, alles verstanden. Vielen Dank, dass du dich zu dem Thema geäußert hast und alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Und noch eine gute Sendung. Dankeschön. Tschüss, Dirk. Ciao. Wahrscheinlich klang die Leitung auch so komisch, weil da vorher unbekannt stand. So. Jetzt machen wir weiter mit der Bettina. Und die Bettina ist 53. Guten Morgen, Bettina. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Bettina ist hier. Was ist bei dir im Keller passiert? Ja, nicht so schön. Also ich habe Missbrauch im Keller erlebt und das über Jahre. Ne? Erzähl mal, was ist genau passiert und wie alt warst du? Also bewusst... passiert, wo ich mich dran erinnere, ist, als ich 12 war, weil da kamen wir vom Kinderheim nach Hause und da fing das Ganze dann mit meinem Vater an. Du warst das vorher heißt, im Kinderheim gewesen? Wir sind 6 Geschwister, wir waren vorher im Kinderheim. Wie viele Jahre? 9 Jahre war ich im Kinderheim. Und wie, wenn man 9 Jahre... Ich bin, glaube ich, mit 2 oder 3 wohl dahin gekommen. Ich habe da keine Erinnerung mehr dran, wann ich da genau hinkam. Und warum haben die Eltern dich, euch dann wieder nach so langer Zeit nach Hause geholt? Mein Vater war geschieden und hatte eine neue Frau kennengelernt. Und durch ihr durften wir dann wieder zurück nach Hause. Aber das war keine glückliche Fügung, nach Hause zu kommen. Nein, das war die Hölle. So, was ist dann genau passiert? Was hat der Vater gemacht? Anfangs war es immer in Anführungszeichen mehr so ein Anfassen, so ein Befummeln eben. Und ist auch mit seiner Hand schon meine Hose rein und so unten an Genitalien. Und als ich dann älter wurde, wollte er natürlich auch mehr, ne? Und dann wurde ich zum Beispiel runter im Keller gepfiffen. Das war da so ein ganz altes Haus, da war eine Waschküche und Kohlenkeller, so wie der Vorredner auch, ohne Licht. Wir hatten so Petroleumlampen. Und immer wenn dieser Pfiff von meinem Vater kam, dann musste ich antreten. Also er hat dann vorgeschoben, als wenn ich Zigaretten holen sollte oder Bier holen. Also der Pfiff bedeutete, dass du in den Keller kommen sollst. Ja. Dann. Und das hat immer im Keller, das hat immer im Keller stattgefunden. Nein, auch oben in der Wohnung. Aber Keller ist bis heute für mich seitdem, ich kann nicht mehr im Keller alleine gehen. Ne? Es ist auch nicht. Ist es hauptsächlich im Keller passiert? Ja, sehr, sehr viel. Also diese Gerüche auch. Im Keller war es dunkel, vor allem wir hatten auch Ratten im Keller, das war das Allerschlimmste. Und ich musste mich dann auch immer nach vorne bücken und er ist dann von hinten so zu mir gekommen. Das heißt, er hat dich regelrecht vergewaltigt? Ja. Er ist auch bestraft worden. Wie viele Jahre? Als ich 15 war, ist das rausgekommen durch meine Schule. Hast du es in der Schule erzählt? Nein, wir hatten Streit zu Hause. Er hat mich verprügelt gehabt und da bin ich abgehauen. Ich habe die Nacht draußen im Gebüsch geschlafen und bin dann morgens, als er zur Arbeit ging, rein zu meiner Oma. Und die hat gesagt, Tina, lass mal, ich mach das schon. Und als mein Vater dann nachmittags kam, er war schon wieder am Schaukeln, hatte wohl getrunken, und sie dann hinter den Vorhang aufmachte, seit ich da bin, habe ich mir erst mal eine Ohrbacke kassiert. Mhm. Und er selber hatte dann gesagt, jetzt heißt es ja schon, ich würde meine Töchter anfassen. Und da konnte ich nicht mehr innehalten. Da habe ich gesagt, warum stimmt das denn nicht? Wie kam es denn, dass er das gesagt hat? Jetzt heißt es ja schon. Wer hat das denn gesagt? Ich weiß nicht, von wem er das hatte. Wir haben ja nie mehr drüber gesprochen. Mhm. Aber noch eine Erklärungsfrage. Er sagte, dass ich meine Töchter anfasse. Das heißt, es gab noch, du hattest noch eine Schwester? Mehrere. Also wir sind drei Schwestern. Schwestern sind und alle Kinder sind damit auf einen Schlag dann in die Familie wieder zurückgekommen, so wie du es gerade erzählt hast? Nein. Wir waren getrennt, in getrennte Heime. Das heißt, die Mädchen waren zusammen in einem Heim bei Nonnen. Aber die Mädchen kamen dann auf einen Schlag zurück? Meine älteste Schwester nicht, nein. Meine älteste Schwester war viel früher zu Hause. Sie hatte die Chance gehabt, im Heim zu arbeiten, aber er hat es nicht erlaubt und sie gewaltsam da rausgeholt. Also so, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass du länger hier bist. Also, ist nicht nur mir passiert. Moment, das heißt aber, dass alle Schwestern wieder nach Hause kamen? Ja. Ja. Hat er das mit den anderen Schwestern auch gemacht? Ja. So, dann konntest du nicht mehr an dich halten, nachdem er das dann so geäußert hat. Wem hast du es denn dann zuerst gesagt? Deiner Oma oder in der Schule? Nein, es war Folgendes. Ich vermute entweder meine Oma oder eine Tante, die saß da unten noch bei. Einer von den beiden muss bei mir in der Schule angerufen haben. Mhm. Und dadurch, ich musste auch zu Hause den Haushalt führen. Und da war er sehr streng. Wenn Spülen war, habe ich mir mal eben eine Tasse Kaffee so im Gesicht gekriegt und so weiter. Die Stiefmutter, die auch da war, hat die das nicht mitbekommen, was ihr Mann mit euch gemacht hat? Angeblich nicht. Die hat ja auch vor Gericht gegen mir ausgesagt, also gegen uns. Und deine Oma, hat die dich denn nicht so beobachtet, dass die das gefühlt hat, dass mit dem Kind was nicht stimmt? Ja, keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Hat die denn hinterher zu dir gestanden, deine Oma? Nein, keiner hatte zu uns gestanden. Die Geschwister standen allein vor Gericht. Ja, aber trotzdem ist dein Vater dann verurteilt worden? Ja, er ist auf 2,5 Jahre verurteilt worden. Na, das ist ja nicht viel. Nein, das ist gar nichts. Weil und durftet ihr denn dann weggehen aus dieser Familie wieder? Ich musste weggehen. Meine eine Schwester von mir, die vor mir ist, die ist zu meiner ältesten Schwester, durfte sie mit hin. Aber mich hat man wieder im Heim gesteckt. Aber du warst doch bestimmt darüber froh, oder? Nein, ich wollte zu Hause, also bei meiner Familie sein. Ich wollte auch bei meinen Geschwistern sein. Verstehe. Weil wir waren so lange in der Heime und das war ja auch nicht schön. Da haben wir ja auch nur Strafen bekommen und Schläge und hast du nicht gesehen. Hast du, Bettina, hast du später dann nochmal einen Kontakt zu deinem Vater gehabt? Ja. Wie hat er sich denn eigentlich vor Gericht dargestellt? Hat er sich als schuldig bekannt? Nein, er hat es abgestritten. Aber der Staatsanwalt und auch der Richter, also es dauerte sehr lange, bis es überhaupt mal zur Gerichtsverhandlung kam. Da verging fast ein Jahr und die Zeit saß er auch in Untersuchungshaft. Und wir wurden auch immer wieder dahin gefahren, mussten neue Aussagen machen und so weiter. Ich denke mal, heute verstehe ich jetzt, die werden wohl überprüft haben, weil es wird ja auch schnell gesagt, Missbrauch. Ne? Du sagst, dass du später dann nochmal Kontakt zu deinem Vater hattest. Warum? Er hat dir doch sehr viel Leid angetan. Ja, er hatte mir, ich war ganz später, weil ich bin immer vom Heim abgehauen und so weiter. Und dann hatte mein Vormund, ich hatte damals einen Vormund gestellt bekommen, veranlasst, dass ich in einer Pflegefamilie reinkam. Und da ging es mir natürlich sehr gut. Und bis dato hatte ich keinen Kontakt mehr. Ich hätte ihn auch nie von mir selber wieder aufgenommen. Das aber heißt, er meine älteste Schwester hat wohl ihm meine Adresse gegeben, wo ich wäre. Und da hat er mir geschrieben gehabt. Was hat er dir geschrieben? Ja, dass es ihm nicht gut geht da und belangloses Zeug. Also er hat sich Musikwünsche, nicht, dass man wieder äußern könnte und so weiter. Er hat sich nicht bei dir entschuldigt? Nein, nein. Und dann hast du hinterher richtig nahen Kontakt wieder zu ihm gehabt? Nachdem er aus dem Knast dann rauskam? Ja, ich habe es einmal versucht, da war ich aber schon verheiratet und hatte meine Tochter. Und da habe ich richtigen Kontakt wieder mit ihm bekommen. Ich war auch bei ihm zu Hause. Nur dann kam ein Vorfall. Und zwar, er wollte mir zu Weihnachten den Tannenbaum unten, damit er reinpasst, den Ständer zurechtsägen. Und ich wollte ihn abholen, weil er etwas anders wohnte als ich. Mhm. Aber als ich dann da ankam, er war alleine, es roch wieder nach Alkohol, also er hat wohl wieder was getrunken und er hat wieder versucht, an mir dran zu kommen. Und da habe ich fluchtartig die Wohnung verlassen. Und war das dann endgültig Schluss danach? Ja, das war dann mein endgültiges Aus. Er ist mittlerweile tot und bist du froh darüber, dass er tot ist? Froh nicht, ich weiß nicht, also ich hoffe mal nicht, dass er nach oben gekommen ist, also ich verstehe. Wünsche ihm schon, dass er für das, was er uns angetan hat, büßen muss. Bettina, und da ich an was Höheres glaube, hoffe ich darauf. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast, und wenn du möchtest, dann kann ich dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Magst du das? Ja, sehr gerne. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel zu klären, ne? Und da kann man sicher noch viel besprechen, das merke ich. Liebe Bettina, dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Okay. Und vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich, dass ich das mal so sagen durfte. Auch. Sehr, sehr gerne. Ich habe lange dafür gebraucht, um so darüber reden zu können. Das glaube ich. Das glaube ich dir. Liebe Bettina, leg du bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 1:37 Uhr haben wir. Übrigens unsere erste Sendung nach der Sommerpause. Das ist ja jetzt gerade die letzte Woche vor der Sommerpause. Die erste Sendung nach der Sommerpause ist wieder am 31.08. Hier ist Ingo zu unserem heutigen Thema im Keller. Ingo ist 34. Guten Morgen, Ingo. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Ingo. Ich bin gespannt, was du mir erzählen wirst. Ja, ich bin auf meine Geschichte alles andere als stolz. Also ich habe richtig Scheiße gebaut im Keller. Ich habe mehrere Brände gelegt im Keller. Ach du je. Wie lange liegt das zurück? Das war 2003. Warum hast du Brände in einem Keller, nein, in mehreren Kellern gelegt? In meinem Keller, in meinem eigenen, das war ein Mehrfamilienhaus. Und das hast du mehrfach gemacht? Ja, richtig. Warum hast du das gemacht? Weil als Kind bin ich sexuell missbraucht worden und ich konnte da immer eigentlich mit umgehen, aber 2003 aus irgendwelchen ungeklärten Ursachen habe ich da nachts immer von geträumt, von diesen Vorfällen, von diesem sexuellen Missbrauch. Und ich war damalig auch in einer Beziehung, in der ich jetzt immer noch bin, mit meiner Verlobten, und ich habe mich nicht getraut, mich ihr zu öffnen. Und das war um die Silvesterzeit rum, und da hatte ich mir eine Silvesterrakete besorgt, also so ein Set, und wollte die anzünden, und da war der Stiel abgebrochen und die ist nicht gestartet. Und dann ist die auf den Nachbarbalkon gelandet und dadurch ist ja ein Feuer entstanden, und dann habe ich die Feuerwehr angerufen. Die kam dann ja auch und dann gab es ein mega Gedöse mit Feuerwehr, Polizei und so. Und ich wurde dann in diesen Mittelpunkt gestellt, also als Held, ich habe das entdeckt und bla bla bla. Genau, das war jetzt ein Versehen, ne? Das war ein Malheur. Ja, Malheur, genau. Ja. Und da standst du im Mittelpunkt? Da habe ich gemerkt, Moment mal, das lenkt mich ab. von meinem Problem. Mhm. Und dann bin ich abends in den Keller gegangen mit einem Stapel Zeitungen unterm Arm und habe ein Feuer gelegt. Ein paar Tage später. Ja, genau. Mhm. Aber ich wollte das eigentlich nur klein halten und habe so ein bisschen rumzündeln, so ein kleines Feuerchen. Und dann hat sich das aber rasend schnell ausgebreitet und ich habe gemerkt, Moment mal, das kannst du selber nicht mehr löschen. Und du wolltest wieder Held sein und die Feuerwehr anrufen und sagen, ich habe das hier entdeckt oder wie? Ja, richtig. Mich wieder in den Mittelpunkt stellen, aber das Kleinhalten, das Feuer, das ist dann ausgeufert und ich konnte das selber nicht löschen. Und ich wollte ja auch nicht, das Haus war ja voll bewohnt mit Leuten und ich wollte ja auch nicht, dass Leute in Gefahr kommen. Da musste ich ja schnell reagieren und wieder die Feuerwehr anrufen. Und so hat sich das immer hochgeschaukelt bis zu dem Zeitpunkt, dass ich an einem Abend zwei Feuer gelegt habe und musste zweimal die Feuerwehr anrufen. Und jetzt können sich die Radiohörer und die Fernsehzuschauer ja auch ausmalen, wenn man nicht ganz blöd ist. Da ist einer, der ruft immer an, hier brennt es. Da war die Feuerwehr und wahrscheinlich schon sehr hellhörig geworden. Da stimmt was nicht. So, und dann war ja auch ein Brandermittler, der war vor Ort und der hat mich dann mal kurz auf die Seite genommen und hat mich befragt und dann hat er meine Nachbarn wieder befragt und die haben erzählt, von wegen, Moment mal, der Ingo, den haben wir ja heute Abend gesehen, als er aus dem Keller kam und hinter ihm ist schon Rauch aufgestiegen und daraufhin haben sie mich festgenommen, ja. Wie viel Mal insgesamt hast du es gemacht? Viermal. Viermal. Wie hoch ist der Schaden, der entstanden ist? Der ist um 80.000 Euro rum, so, ja. Das ist jetzt auch eher ein Zufall, dass du das im Keller gelegt hast, das Feuer. Ja, wahrscheinlich, weil du gedacht hast, da kann das nicht so viel Schaden anrichten an Menschen. Richtig. Und du kannst dann schneller eingreifen wieder. Richtig. Und ich habe ja auch, mein oberstes Gebot war, da darf keinem was passieren. Mhm. Wie weit im schlimmsten Fall hat sich das Feuer denn in dem Keller ausgebreitet? Also das hat auch alle Kellerräume übergegriffen. Also das war auch mal so brenzlig, dass die Gefahr bestand, dass es auf dem Hauptbalken zugreift, dass das Haus eventuell hätte einstürzen können. Weil es ja ein Altbau war, ne? Das war ein ganz normales Mehrfamilienhaus, so wie man das so kennt, wo 6 Parteien drin wohnen. Aber ein älteres Haus mit sehr viel Holz. Richtig. Mhm. Ja. Was hast du? 6 Parteien haben da gewohnt? Ja. Ich habe da auch drinnen gewohnt. So, was ist dann, man hat dich verhaftet wegen Brandstiftung? Genau, wegen schwerer Brandstiftung, mehrfacher schwerer Brandstiftung. Du standest vor Gericht? Ja. Zu was bist du verurteilt worden? 2 Jahre und 9 Monate. Und die hast du gesessen? 1 Jahr und 9 Monate habe ich abgesessen und dann bin ich wegen guter Führung entlassen worden, weil ich noch nie straffällig in Erscheinung getreten bin und weil man mir das auch angerechnet hat, von wegen, dass ich das berücksichtigt habe mit den Menschen, dass ich da immer schnell eingegriffen habe. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel vom Tatort entfernt hätte und hätte gesagt, nach mir die Sintflut, dann wäre das natürlich schlimm ausgegangen und es ist keiner verletzt worden bei den Taten. Hast du denn vor Gericht auch diesen Hintergrund erzählt, den du uns gerade erzählt hast? Ja, das habe ich erzählt, aber die Staatsanwältin hat mir das nicht geglaubt. Aha. Ja, die hat gesagt, das hätte ich nur erfunden, um mich da irgendwie rauszuwinden. Es gibt ja keine Belege, also es gab damals keinen Gerichtsverfahren. Nein, ich habe das damals nicht zur Anzeige gebracht. Das war ein Familienmitglied und ich habe das in meiner eigenen Familie auch noch nie erzählt. Wer war es denn in der Familie? Mein Bruder. Wie viel älter war der als du? 5 Jahre. Und als das bei dir gemacht hat, wie alt warst du da? 10. Wie oft ist das vorgekommen? Das kann ich nicht mehr zählen. Also das ist sehr häufig vorgekommen, bis ich so in der Pubertät war, so 13, 14. Und ich hatte auch Angst, mich irgendjemandem anzuvertrauen, weil ich dachte, mir glaubt ja sowieso keiner und bis heute, ich dann irgendwie im Heim lande oder so. Und bis heute ist das in der Familie nicht ausgesprochen? Ich habe das mal angesprochen und wollte denjenigen damit konfrontieren und der hat das dann auch weitergetragen in der Familie. Aber das wurde so totgeschwiegen, so nach dem Motto, ja, du mit deinem Fantasiemärchen. Wer glaubt dir denn? Meine Verlobte glaubt mir. Bist du wegen dieser ganzen Sache, also sowohl wegen des Missbrauchs als auch dann wegen der Haftstrafe und der Verurteilung mal in einer Behandlung, psychologisch-psychiatrischen Behandlung gewesen? Ja, ich war nach meiner Verhaftung in einem Landeskrankenhaus, um festzustellen, ob ich schuldfähig bin oder ob das einfach Pyromanie ist. Und die haben mir attestiert, dass das tatsächlich wegen dem sexuellen Missbrauch passiert ist. Also, dass ich keine pyromanischen Veranlagungen habe. Gut, das ist jetzt die Feststellung. Aber gab es auch eine regelrechte Therapie? Ja, ich habe auch eine Therapie gemacht und die habe ich auch abgeschlossen. Ich gehe heute noch zum Therapeuten und rede mit dem und ich bin wieder voll und ganz auf dem Damm, also hergestellt. Das heißt, aber das ist gar nicht mehr zu vergleichen, deine innere Situation 2003 und heute? Nein, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Aber ich finde das schade, dass man mir bei Gericht nicht geglaubt hat. Ich habe ja voll und ganz meine Taten eingeräumt und ich habe ja auch gleich gestanden und gesagt, pass mal auf, ich rede da nicht lang um heißen Brei rum. Ich war das, ich brauche meine Strafe, das muss auch bestraft werden. Aber mich dann dahin zu stellen, so nach dem Motto, oh hier, das hat er sich nur ausgedacht, um dem Gefängnis zu entgehen, das war nicht der Fall. Wir haben das so richtig verstanden. Du hast das damals gemacht, quasi wie so ein, das war für dich wie ein Ventil. Richtig, genau. Und du standst im Mittelpunkt und konntest dich ablenken und plötzlich warst du wichtig und alle fanden dich toll und konntest dich so irgendwie entladen, was sich in dir alles so aufgestaut hatte, um es mal genau, schlicht auszudrücken, ja. Ja. Als du da im Gefängnis saßt, wie hast du das empfunden? Du hast etwas Schlimmes als Jugendlicher erlebt, dann machst du sowas Verrücktes und bist dann schon wieder ein Opfer, obwohl du Täter bist, oder das kann man gar nicht mehr auseinanderhalten. Wie hast du das empfunden, als du im Gefängnis warst? Das war natürlich schlimm. Ich habe mich da ja auch mit den Taten auseinandergesetzt und im Gefängnis kennt man das ja auch. Da sitzen ja nur Männer und ich hatte ja noch nie etwas mit Gefängnissen zu tun gehabt und einige Männer sitzen da ja auch länger und haben dann ja auch Verlangen, also sexuell Verlangen und da hatte ich die skurrile Begebenheit, dass mir tatsächlich mal mehrere Tabak angeboten worden sind, um sexuelle Dienste auszuüben. Mit meinem Hintergrund dabei, dann bin ich voll ausgerastet und habe den Typen gefragt, ob er noch richtig tickt. Ja. Wie denkst du heute im Nachhinein über dieses merkwürdige Vorkommnis, was du da zu verantworten hast? Ist eine schwere Schuld, weil ich denke mir, das hätte ja auch anders ausgehen können. Da hätten mehrere Tote bei entstehen können und so. In der Tat hätte das ganz schlimm enden können, da hast du recht. Ja, ja. Es hätten viele Menschen sterben können. Dass ich mir nicht früher Hilfe geholt habe, das mache ich mir heute zum Vorwurf. Damals in der Presse wurde ich auch zitiert, also da wurde ja auch großflächig drüber berichtet. Da stand, ich verurteile mich selbst als Überschrift für meinen Artikel da von der Gerichtsverhandlung. Und das ist auch so. Das ist für mich nicht zu entschuldigen, weil wie gesagt, wenn da mehrere Tote bei entstanden wären, ich hätte mein Spiegelbild heute nicht mehr angucken. Ja, man kann nur sehr dankbar und froh sein, dass es so glimpflich dann noch ausgegangen ist. Nun hast du aber 80.000 Euro Schulden gehabt. Wie begleichst du die? Ja, die stotter ich ab. Ich bin zurzeit leider Hartz-IV-Empfänger, ich bin arbeitssuchend. Und sofern ich das dann mir möglich ist und so, stotter ich das in meinen kleinen Raten ab. Ne? Wie viel hast du schon abgestottert? Oder anders gefragt, wie viel musst du noch zahlen? Also im Moment bin ich bei 60.000 noch, die ich schuldig bin. Ich gehe mal davon aus, dass du nach deiner Haftstrafe nicht wieder in dieses Haus gezogen bist, oder? Nein. Ich bin auch komplett aus dem Gebiet weggezogen, weil das kennt man ja, wenn ich zum Beispiel in der Ortschaft wohnen bleiben würde, dann würde da ja mal getuschelt werden, sobald da irgendwie mal was verbrannt riecht oder so. Oh, guck mal, der Ingo war da. Ja, genau. Ja. Und der einzige Nachteil an der Geschichte, mein Vater wohnt immer noch in dem Ort und der ist am Rollstuhl gebunden, der wurde amputiert am Bein und da möchte ich mich auch drum kümmern und alle 2 Monate bin ich in der Ortschaft. Und dann gucken die Leute natürlich immer noch ein bisschen komisch, weil komischerweise hat man etwas Schlimmes gemacht, das vergessen die Leute nicht. Aber wenn man etwas Gutes gemacht hat, das ist gleich unter dem Tisch. Obwohl es jetzt schon ziemlich lange her ist. Ja, die vergessen nicht, die Leute, das ist das. Ingo, für deine Offenheit danke ich dir, dass du uns das so erzählt hast. Das ist kein Problem. Für deine Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Danke schön. Und ich habe so schon rausgehört, dass du das mit Reue und mit kritischem Abstand alles so jetzt beurteilst Und ja, ich möchte noch eins erzählen, und zwar, wenn Leute irgendwie solche Probleme haben, so sei es, dass sie sexuell missbraucht worden sind, bitte holt euch Hilfe, es gibt Therapeuten und sowas, bis nicht, dass euch auch mal irgendwie so etwas Schlimmes passiert, ja. Und so, es hätte auch schlimmer kommen können. Genau. Ingo, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss, danke, tschüss. Und wir haben hier den Uwe. Der Uwe ist 65. Guten Morgen, Uwe. Richtig, guten Morgen. Guten Morgen, Uwe. Ja. Im Keller ist das Thema. Richtig. Und zwar ist ein bisschen skurril. Ich würde mal Witziges mal reinbringen, nicht mal so tragische Geschichten. Und zwar fing das an mit Beat Club 65, wenn Ihnen das was sagt. Mit Uschi Nerge und Co. Also können wir es gerne duzen, weil ich dich ja auch duze. Ja, gut. Und ich bitte dich ein bisschen deutlicher zu sprechen, ja. Nicht so zu nuscheln, dann verstehen wir dich besser. Ja, das ist mein altes Problem. Ja, also Beat Club, Uschi Nerge war eine Moderatorin damals in einer bekannten Fernsehsendung, ne? Genau, und die musste sie, und der damalige Hauptmoderator, der musste sich doch entschuldigen, hat gesagt, damals, jetzt kommen die neue Musik und die Eltern mögen das nicht so gerne. Na jedenfalls, das Problem ist folgendes, das war das Problem nicht. Ich habe damals als einziger so einen Fernseher gehabt, wo die damaligen Jugendlichen das mitgucken konnten. Mhm. Und das ist mir damals bei mir, damals aus Richterkeller reingegangen. Und da habe ich dann gesagt, wer 10-mal bei mir war, der hat ein Anrecht auf einen Sitzplatz. Moment, ich habe es nicht ganz verstanden. Der Fernseher stand im Keller? Ja. Ah. Und zwar, viele Eltern haben das damals verboten, sowas zu gucken. Mhm. Negermusik haben sie das genannt. Mhm. Kann mich nur dunkel entsinnen. Habe ich nur ganz vor 10 Jahren nochmal von einem gehört. Aber wie kam das denn, also zu der Zeit einen Fernseher zu haben, war ja schon was Besonderes. Ja, war so ein ganz altes Ding, ne? Also so. Aber dass du den dann im Keller stehen hast, war, finde ich, ungewöhnlich. Ja, das ist richtig, ja gut, aber mein Vater hat das alles verboten, ne? Meine Mutter hat immer schon alle Türen zugemacht, damit man das überhaupt hören konnte. Und dann kamen die Leute alle angedackelt. Und wie gesagt, da kamen so viele, da habe ich dann Punkte verteilt. Mhm. Und wie gesagt, ab 10-mal Besuch hatte man Anrecht auf einen Sitzplatz. Ach so. Und das geht übrigens, das ist das Skurrile hier an der Sache. Ich bin dann auch ein paar Mal umgezogen. Jetzt habe ich bei mir wieder einen Keller. Jetzt machen wir da auch Sauna. Und wir machen das immer noch. Natürlich nicht so in der Form wie früher. Wie, also damals haben sich Jugendliche im Keller getroffen, haben Fernsehen geguckt. Ja, ich war ja auch 16. Wie viele Jugendliche passten da rein in den Keller? Ja, da passten vielleicht 10 rein, 10. Aber es waren 15 da oder 20. So, jetzt bist du nicht mehr ganz so jugendlich mit 65. Nee. Und du machst das immer noch? Ich mache das nicht das Gleiche, in der gleichen Form. Wir machen das jetzt in meinem zweiten und dritten Haus in gleicher Form wieder. Aber im Keller? Im Keller, genau. Da sitzen wir wieder rum. Wir gucken jetzt uns alte Sendungen an, Egel Alfred oder Dieter Nuhr oder irgendwelche Kabarettsendungen. Ja, Dieter Nuhr ist ja noch nicht so alt. Nein, aber alle möglichen Sendungen jedenfalls. Kommen denn dieselben Jugendlichen, die damals jugendlich waren, kommen die heute als alte Leute dahin? Sind das dieselben Menschen? Zum Teil ja, aber da ich umgezogen bin, geht das halt schlecht. Ne? Ich bin jetzt in Bremen, vorher war ich in Braunschweig da. Das ist ja lustig. Und warum im Keller? Wieder im Keller. Warum? Und da gibt es also, wie gesagt, wir machen Sauna, gibt ein gewisses Essen und dann gucken wir uns wieder Sendungen an, nicht unbedingt Beat Club, aber auch wieder Musik und so weiter. Habe ich schon verstanden, aber warum nicht gemütlich oben im Wohnzimmer? Nein, weil der Keller eine ganz andere Atmosphäre ist. Und oben ist meine Frau, die wird das nicht so toll finden. Und das ist halt... Und gibt's heute auch wieder Punkte, 10-mal Sitzplatz? Das ist das Kurrilste überhaupt. Das mache ich ja nun seit, wann war das, 65? Über 50 Jahre. Ja. Und inzwischen sind das 1932 Leute mit 55.000 Punkten. Die irgendwann schon mal bei dir waren, oder? Ja, aber privat, nicht der Briefträger oder was. Ja, was ja, ist, ne? Und es gibt, ich wollte schon mal vor 10, 20 Jahren aufhören mit diesem Kram. Aber da haben die gesagt, nee, ich bin auf Platz 100, ich möchte noch unter die ersten 50 kommen, also mache ich weiter. Nochmal die Zahl, wie viele Leute waren bei dir? 1932, das ist ich bin so ein Statistikfreak, ne? Das und mit 55.000 Besuchen inzwischen und es gibt viele Leute, es ist sogar zum Beispiel so, ein Nachbarn, der kommt zu mir und sagt, aber sagt meiner Frau nicht, dass ich da war, weil die in diesem Jahr unter die ersten 20 kommen wollen oder sowas. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die kennst du alle? Die kenne ich alle, klar. Die kennst du alle. Wie oft bietest du so eine Keller-Session an? Das ist jeden Donnerstag. Donnerstag? Ah, ja. Ja, ich meine, wenn ich im Urlaub bin, nicht, oder wenn... Und gibt's auch Bierchen und Salzstangen? Ja, oder ja, oder? Klar, das ist... Das spendierst du dann? Das ist ein Obolus und damit, es gibt ein Stammessen sozusagen. Ja. Und dann gibt's eben diverse Filme, wie gesagt, egal, was ich erzählt habe, oder auch so ein paar andere, Dieter Nuhr und so weiter, aber auch was anderes, ne? Ja, Dieter Nuhr, nochmal, Dieter Nuhr ist ja nichts Altes. Also Ekel Alfred ist okay, was guckt ihr noch? Was gucken wir noch? Was haben wir denn jetzt zum Beispiel drauf? Ist ein bisschen blockiert, weil ich das gerade sage. Oder? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr Raumpatrouille guckt. Nein, das gucken wir nicht. Guckt ihr nicht. Nee. Also ist in der Regel Kabarett, also hier so. Dieser Fistbass zum Beispiel. Die Hildebrand, Hans-Dieter Hüsch. Hildebrand und solche Sachen. Ja, ja, ne? Ja. Ist nicht jedermanns Sache. Aber na gut, aber wenn es euch gefällt. Das ist sehr skurril, was du erzählst. Uwe, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Ja, ich wollte mal ein bisschen mal aus diesem andauernden, nur dass man so triste mit Missbrauch, das ist ja nicht so aussagen. Jetzt hast du uns was Lustiges und was Bizarres erzählt, ne? Ungewöhnliches. Ne? Da kriege ich sogar, es kommen Leute, morgen kommt einer aus Kanada zurück, die hat gesagt, sie möchte auf jeden Fall morgen wieder Keller gucken. Naja, wie gesagt. Mann. Uwe, danke für deinen Anruf. Und viel Spaß und grüß mal die anderen Herrschaften recht herzlich von mir. Jo, alles klar. Tschüss, ciao. Tschüss. Das ist ja lustig. Seit 50 Jahren im Keller Fernsehen gucken. Anni, 52, guten Morgen. Guten Morgen, hallo Domian. Guten Morgen, Anni. Du hast dich auch zu unserem Thema im Keller gemeldet. Ja, was und ich wollte mal was Positives sagen. Ja. Gerade, das war ja auch schon positiv, aber erzähl du auch noch was Positives. Ja, ich habe meine Ehe gerettet über den Keller links. Über den Keller was? Keller links. Über den Keller links? Also den Keller links. Den Keller link? Verstehe ich nicht. Ja, also wir sind eingezogen in dieses Häuschen und dann gab es einen Keller rechts. Ach so. Und gab einen Keller links. Ich war bei PC, ist ein Link, ein Keller link. Okay, also Keller links, also ganz der Keller links. Genau. Ja, okay. Ja, und? Ja. Und mein Schatz ist 12 Jahre jünger als ich. Wie viele Jahre jünger? Ich bin ja 12 Jahre jünger. 12, ja. Und der spielt gern WoW. Ja. So. Und wir haben früher in der Wohnung zusammen gelebt und dann war das immer so ganz stressig, dass der, wenn er gespielt hat, sich natürlich aufgeregt hat. Mhm. Ja? Das kennen wir ja alle, ne? Wir sind ja alle auch irgendwie so ein bisschen ja, Spieler. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn wir jetzt Ruhe haben wollen, und wenn wir jetzt mal wieder chillen wollen, dann müssen wir einen Keller finden, wo er seine kleine Höhle hat. Mhm. Ja? Seine kleine Höhle für den Mann, der spielt. Und wenn er dann 12 Stufen hochtraben muss bis in die Küche, dann ist er auch wieder ganz normal. Also in der Höhle und durfte der Mann spielen oder nicht? Ja. Doch, in der Höhle durfte er spielen. Aber er spielt immer noch da. Ja, ja der spielt ja. immer noch da. Aber er spielt nicht mehr. Aber er spielt nicht mehr bei euch in der Wohnung. Doch, bei uns im Haus. Er hat seinen Keller links. Ja, habe ich schon verstanden. Also er spielt im Keller. Er sitzt im Keller und spielt. Ja. Aber nicht bei euch in der Wohnung. Ja, bei uns im Haus. Also schon in der Wohnung. Nein, du verstehst mich nicht. Er spielt im Kellerraum. Ja. Nicht im Wohnzimmer oder seinem Arbeitszimmer. Nein. So, wieso? Da hast du recht. So, das haben wir jetzt. Und wieso rettet das eure Ehe? Das rettet unsere Ehe, weil ich nicht mehr im Wohnzimmer diese Attacken aushalten muss, sondern er braucht einfach 12 Stufen vom Keller links bis rauf in die Küche, bis rauf ins Wohnzimmer. Wo er langsam wieder runterkommt, dann hat er sich wo er langsam wieder merkt, er ist in der wirklichen Welt. Ich verstehe. Nicht mehr bei World of Warcraft oder wo auch immer. Dann hat er sich abreagiert, wenn er hochkommt. Genau. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Und ich wollte einfach nur mal sagen, so ein Keller ist doch nichts Schlimmes. So ein Keller ist einfach was Wunderschönes, was eine Ehe retten kann, wenn die Schallillusion... isoliert ist, wenn der Schall, isoliert. Ich verstehe. Anni, ich danke dir. Schönen Gruß an deinen Liebsten und lass es euch gut gehen. Tschüss. Ich finde es wunderbar. Ich finde es schön. Ja. Und danke dir. Ich liebe dich seit Jahren und Jahrzehnten. Es ist, ja. Vielen Dank. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du kennst das ja. Ja, ich weiß. Alles Gute. Weiß. Tschüss. Ciao. Okay. Ciao. Die Anni mit ihrem Kellerlink. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Benjamin Fließ. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.